Nachfrage. Sie erkennen die Symbiose? Die Politik braucht wissenschaftliche Berater, die ihr ständig sagen, dass sie mehr Geld ausgeben soll. Und wenn einer das Gegenteil sagt, dann will das kein Mensch in Berlin oder Brüssel hören. Das Ergebnis dieses sich selbst verstärkenden Echoraums namens Fetisch Nachfrage ist, dass alle Staaten der westlichen Welt heillos überschuldet sind. Und dass nun, da die Verschuldung an ihre natürlichen Grenzen der Tragfähigkeit gestoßen ist, die Geldpolitik die Lücke füllen muss. Deshalb muss die Geldpolitik durch die heruntermanipulierten Zinsen die Finanzierung und die Finanzierbarkeit der Überschuldung des Staates sicherstellen. Deshalb kauft die EZB in Billionenhöhe Staatsschulden auf und finanziert so die Staaten direkt. Obwohl das laut den europäischen Verträgen illegal ist. Der Rechtsbruch wird erstmal ohne Folgen für die Beteiligten bleiben, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Denn laut Maastricht-Vertrag können nur die Regierungen und die Europäische Kommission die Sanktionsmechanismen für den Verstoß gegen den Vertrag in Gang setzen. Das ist ungefähr so, als wäre die Mafia gegenüber der Staatsanwaltschaft weisungsbefugt hinsichtlich der Frage, ob diese Anklage gegen sie selbst erheben darf. Aber vielleicht ist das ja in einigen Ländern der EU auch so. Und die Herren Professoren? Sind ihren politischen Zahlmeistern nur zu gerne zu Diensten, denn Hand aufs Herz, es macht schon was her, wenn man als Wirtschaftsweiser einem fett finanzierten Institut vorstehen darf, wenn man in Berlin im Kanzleramt und den Ministerien ein- und ausgeht und überhaupt eigentlich ausgesorgt hat, dank des Geldes, das die Politik und das Volk bringt, nur nicht und das gemeine solche. Es gilt immer noch der Satz, den Grimmelshausen in seinem Buch Simplicius Simplicissimus im Dreißigjährigen Krieg geprägt hat. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Oder auf Neudeutsch, wer zahlt, schafft an. Legende Nummer 19. Ja, wir brauchen Eigentum. Aber Eigentum sollte doch zum sozialen Handeln verpflichten. So steht es sogar im Grundgesetz. Ja, das stimmt. So steht es im Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ganz hart ausgedrückt, gehört dieser Satz eigentlich zu den Lehrformeln, die wohlklingend sind und das Herz der Leute erwärmen, aber keinerlei normative Relevanz haben. Das liegt daran, dass das Wohl der Allgemeinheit ein wolkiger Begriff ist. Man könnte es natürlich noch schärfer formulieren. Die Phrasiologie dieses Artikels ist direkt bei einem Propagandaspruch der Nationalsozialisten entlehnt, der lautete, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. So steht es wörtlich im 25-Punkte-Programm der NSDAP von 1920. Die Absicht hinter dem Artikel bestand natürlich darin, ein sozialistisches Element in das Grundgesetz aufzunehmen, das man bei Bedarf hervorziehen kann, um gegen die Institution des Eigentums als solche zu Felde zu ziehen. Der Artikel steht in einer symbiotischen Beziehung zu Artikel 15, der Enteignungen durch das Gesetz ermöglicht, wenngleich der Artikel eine Entschädigung vorsieht, über deren Wert er sich aber wohlweislich ausschweigt. Der Artikel veranlasst neuerdings die Linken in Deutschland über Wohnungsenteignungen, zum Beispiel in Berlin, laut nachzudenken.